Kapitel 18. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: »Wen sucht ihr?« Sie antworteten ihm: »Jesus von Nazareth.« Er spricht zu ihnen: »Ich bin's.« Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: »Ich bin's«, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: »Wen sucht ihr?« Sie aber sprachen: »Jesus von Nazareth.« Jesus antwortete: »Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen.« Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: »Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.« Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: »Steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?« Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach, und ein anderer Jünger, dieser Jünger war dem hohen Priester bekannt, und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: »Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?« Er sprach: »Ich bin's nicht.« Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt, und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: »Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe.« Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: »Sollst du dem hohen Priester so antworten?« Jesus antwortete: »Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich?« Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: »Bist du nicht einer seiner Jünger?« Er leugnete und sprach: »Ich bin's nicht.« Spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: »Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?« Da leugnete Petrus abermals, und alsbald krähte der Hahn. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen, und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: »Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor?« Sie antworteten und sprachen zu ihm: »Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet.« Da sprach Pilatus zu ihnen: »So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Da sprachen die Juden zu ihm: »Wir dürfen niemand töten.« So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete: